Das klingt nun freilich ganz anders als jener fürchterliche Eid, den der Aufzunehmende in der großen Landesloge von Schweden abzulegen hat. Jener inhaltsschwere Eid, der so langatmig ist, dass er hier nur auszugsweise wiedergegeben werden kann. In diesem Eid verpflichtet sich nämlich der Lichtsuchende zur unbedingten Verschwiegenheit. Er muss auf das heilige Evangelium schwören, niemals von der Freimaurerei zu sprechen oder sich als Freimaurer zu bekennen, außer vor wirklichen Brüdern einer rechten und gesetzlichen Loge. Er muss schwören, niemals in eine andere geheime Gesellschaft einzutreten, außer mit Erlaubnis seiner Oberen. Er muss schwören, allen Befehlen und Geboten seiner Ordensoberen mit Ergebenheit und Gehorsam nachzukommen und so weiter. Zum Schluss aber heißt es wörtlich: Im Falle ich aber im geringsten Maße dieses mein Gelübde brechen sollte, so will ich, dass mein Hals abgeschnitten, mein Herz, meine Zunge und meine Eingeweide herausgerissen und alles in den Abgrund des Meeres geworfen werde, dass mein Körper verbrannt und meine Asche in die Luft umhergestreut werde, damit nichts von mir und meinem Andenken unter den Menschen und freien Mitbrüdern übrig bleibe. Abgedruckt in der freimaurerischen Zeitung Latomia 1869, Seite 46 und folgende. Der ungeheure Unterschied beider Auffassungen liegt sonnenklar zutage, und man fragt sich vergeblich, was ein derart fürchterlicher Eid für einen Zweck verfolgt, wenn es sich um eine Gesellschaft handelt, die angeblich bloß der Erforschung der Wahrheit und der Veredelung des Menschengeschlechtes dienen soll. Auch der freimaurerischen Zeitung Latomia verschlägt dieser Eid und die ganzen Satzungen der großen schwedischen Landesloge fast die Rede, ja sie verlangt rundheraus die Ausrottung einer Gesellschaft, die einen Staat im Staate bilden will. Doch verweilen wir einen Augenblick noch bei diesem Eide selbst und hören wir, was die große Landesloge von Schweden im 7. Artikel ihrer Grundverfassung über das freimaurerische Verbrechen des Eidbruches näher ausführt. Bricht ein Bruder, heißt es dort, den Verschwiegenheitseid, den er dem Orden bei seinem ersten Eintritt geleistet, indem er entweder fremden Unkundigen oder Brüdern niederer Grade etwas von demjenigen offenbart, was ihm im Orden anvertraut worden, auf welche Art es auch sei, so werde er schuldig und rechtsfällig das Urteil zu erleiden, dem er sich bei Leistung jenes Eides selbst unterworfen, und er werde den unbekannten und heimlichen Vollstreckern jenes Urteils überantwortet. Unsicher sei er vor ihren rächenden Händen an all den Orten des Erdballs, wo selbst sich rechtschaffende und echte freie und angenommene Brüder befinden und ihre Arbeiten führen. Damit ist zugleich die oft aufgeworfene Frage beantwortet, ob der Freimaurer bei seiner Aufnahme einen Eid oder ein bloßes Gelöbnis abzulegen hat. Dies richtet sich eben nach der betreffenden freimaurerischen Lehrart, nach dem schwedischen System, das auch die große Landesloge der Freimaurer in Deutschland eingeführt hat, wird ein Eid gefordert. In den Logen anderer Systeme genügt ein eidesstattliches Gelöbnis, ein Gelübde. Die grauenvollen Eide bestehen auch in deutschen Hochgradlogen jetzt nicht mehr. Es sind dort einfache Gelübde, selbst im 30. Grade. Aus dem Briefe eines deutschen Hochgradmaurers an den Verfasser. An die Ablegung des Eides oder Gelübdes schließt sich dann die feierliche Aufnahme mit Bruderkuss oder Handschlag, worauf die Erteilung des Lichtes erfolgt. Das volle Licht erhellt den Logensaal, der Aufgenommene sieht sich mit den übrigen Brüdern verbunden, deren Gesang mit Musikbegleitung ihn als Bruder begrüßt. Man nennt ihm Namen und Bedeutung der drei Säulen der Loge, Weisheit, Stärke und Schönheit, desgleichen ihre Lichter, Zieraten und Werkzeuge. Es werden ihm Zeichen, Wort und Griff des ersten Grades mitgeteilt. Er lernt die Art des Anklopfens kennen und erhält die maurerische Kleidung, den Schurz, Abzeichen und Handschuhe. Damit ist die feierliche Handlung zu Ende. Der Aufgenommene ist nun der äußeren Form nach Freimaurer, während ihm der tiefere Sinn und die eigentlichen Lehren der Loge vorläufig noch fremd sind und die letzten Ziele, wie gleich bemerkt werden soll, dem Durchschnittsmaurer auch zeitlebens fremd bleiben, selbst wenn er jahrelang als Meister vom Stuhl eine Loge leitet. Hat es doch gekrönte Häupter gegeben, die zeitlebens von den Hochgraden nichts erfahren haben, und von so manchen königlichen Maurern wissen wir, dass sie in das eigentliche Geheimnis des Ordens nie eindringen konnten. So kommt es auch, dass zahllose freimaurerische Schriftsteller, Meister vom Stuhle ihrer eigenen Logen, uns im besten Glauben immer wieder versichern, dass außer der tieferen Bedeutung der freimaurerischen Sinnbilder kein Geheimnis bestehe. Dies scheint jedoch völlig unglaubwürdig, wenn wir uns die furchtbaren Eide vergegenwärtigen, wie sie beispielsweise in der großen Landesloge von Schweden abgelegt werden müssen. Eine solche Versicherung widerspricht überdies den erwiesenen Tatsachen, wie sie später gezeigt werden soll. Die Wurzel der ganzen Geheimniskrämerei ist übrigens in den sogenannten alten Pflichten der Freimaurer gelegen, wie sie im englischen Konstitutionsbuch vom Jahre 1723 enthalten sind. Dort heißt es nämlich im 4. Punkt des 6. Abschnittes wörtlich: Ihr sollt im Reden und Betragen vorsichtig sein, sodass auch der scharfsinnigste Fremde, Nicht-Freimaurer, nichts zu entdecken vermag, was ihm nicht mitgeteilt werden darf. Gelegentlich müsst ihr auch ein Gespräch ablenken und es geschickt zur Ehre der ehrwürdigen Brüderschaft leiten. Der Freimaurer darf auch nicht seinen Freunden, ja nicht einmal seinen Familienangehörigen Mitteilungen über die Freimaurerei machen. Auch das ist bereits in den alten Pflichten festgelegt. Ihr sollt eurer Familie, euren Freunden und Nachbarn nichts entdecken, was die Loge betrifft. Noch vorsichtiger haben die Brüder Freimaurer, einen fremden Bruder auf dem Zahn zu fühlen. Ihr sollt ihn vorsichtig prüfen, und zwar so, wie es euch die Klugheit eingibt, damit ihr nicht von einem Unwissenden durch falsche Vorspiegelung hintergangen werdet. Mit Verachtung und Spott müsst ihr einen solchen abweisen und euch in Acht nehmen, ihm den geringsten Wink von euren Kenntnissen zu geben. Nach diesen Feststellungen aufgrund der alten Pflichten der Landmarks ist wohl die Frage berechtigt, ist die Freimaurerei wirklich bloß eine geschlossene Gesellschaft, wie die deutschen Freimaurer stets behaupten und wohl auch behaupten müssen, oder ist sie nicht vielmehr ein Geheimbund,